Wer hat Lust, Bauer oder Bäuerin zu werden? Heutzutage schaffen wir uns einen Hund meist nur aus einem Grund an: weil wir Hunde lieben. Wir essen unsere Hunde nicht, wir melken sie nicht und wir spannen sie auch nicht vor den Pflug. Aber Hunde sind eine Ausnahme. Die meisten anderen Tiere holten die Menschen nur deshalb zu sich, weil sie irgendetwas von ihnen wollten. Es ging immer nur um den Nutzen, nicht um Liebe. Die Herrschaft über Pflanzen und Tiere verlieh den Bauern Macht. Aber Macht zu haben bedeutet nicht automatisch, dass man glücklich ist oder ein friedliches, entspanntes Leben hat. Hast du jemals versucht, Kontrolle über jemanden auszuüben? Über einen kleinen Hund oder deinen jüngeren Bruder? Das ist nicht leicht, stimmt's? Du sagst ihnen etwas und sie tun das genaue Gegenteil. Du lässt sie nur eine Minute allein und sofort machen sie Blödsinn. Versucht man dauerhaft über andere Geschöpfe zu bestimmen, macht man sie oft sehr unglücklich. Und man selbst leidet auch. Genau das ist in der landwirtschaftlichen Revolution passiert. Die Bauern wollten, dass alles nach ihrer Pfeife tanzt. Der Weizen, das Wasser, die Schafe. Das verlangte ihnen so viel Arbeit ab, dass sie irgendwann das Gefühl hatten, selbst nach irgendeiner fremden Pfeife zu tanzen. Und das taten sie auch. Sie standen immer mehr unter der Herrschaft der Häuptlinge und der Priester. Kein Wunder, dass anfangs nur wenige Leute Lust hatten, Vollzeitbauer zu werden. Jäger und Sammler wie Wander, Schwalbe und Hörnli beäugten die merkwürdigen neuen Leute argwöhnisch und verschwanden schnell wieder im Wald. Sie sammelten lieber Blaubeeren und jagten Kaninchen. Es war nicht so, dass sie grundsätzlich dagegen waren, etwas Neues auszuprobieren. Manchmal bauten sie sogar selbst einige Pflänzchen an oder hielten sich ein paar Tiere. Aber ein ganzes Leben lang Bewässerungsgräben buddeln und Getreidebrei essen, das war nichts für sie.